Kundgabe 4766. Empfangen durch Bertha Dudder am 26.10.1949. Glaube ohne Liebe ist tot. Erfüllet ihr meine Gebote der Liebe, dann werdet ihr auch zum lebendigen Glauben gelangen. Doch ohne die Liebe ist euer Glaube tot. Werke, die in uneigennütziger Liebe verrichtet werden, sind kraftspendend. Und diese Kraft äußert sich in einem Glauben, der alles für möglich hält und dadurch auch alles möglich macht. Ihr müsstet immer daran denken, dass die Liebe Kraft ist, also ein Wirken in Liebe stets Kraftzufuhr zur Folge hat. Ihr müsstet daran denken, dass Liebe etwas Göttliches ist, dass ihr mich selbst anzieht, so ihr liebetätig seid. Wenn ich nun euch nahe bin, so weiß das wohl die Seele, wenngleich ihr als Mensch euch dessen nicht bewusst seid. Und diese meine Gegenwart gibt der Seele auch das sichere Gefühl der Hilfe. Und dieses sichere Gefühl ist Glaube, ein Glaube, der überzeugt, also lebendig ist. Durch die Liebe zieht ihr mich an, und, da ich selbst Liebe bin, ist es verständlich, dass ich alles für euch tue, dass ich euch alles gewähre, was ihr von mir erbittet und erwartet im starken Glauben. Und also ist euer Glaube wieder Kraft, denn ihr setzet mir euren Glauben entgegen, der mich gewissermaßen zwingt, so zu handeln, wie ihr es erwartet, weil ich es euch verheißen habe, dass ein fester Glaube alles erreicht. Durch Liebeswirken gewinnet ihr mich und meine Liebe. Die Liebe versagt sich nie, und so ihr euch ernstlich die Tiefe meiner Liebe bedenket, wird auch die Überzeugung in euch wachsen, dass ihr Kinder dieser Liebe seid, und dann wird auch euer Glaube lebendig sein. Und ihr werdet Berge versetzen können, weil ihr dann meine Kraft in Anspruch nehmt, die euch zu allem befähigt, was ihr wollt. Doch niemals werdet ihr lebendig glauben können, so ihr nicht in Liebe tätig seid. Der Glaube ohne die Liebe ist tot. Er ist ohne Kraft, ohne Leben. Er ist nur ein Wort, aber kein Begriff. Liebe allein belebt ihn, weil ich selbst die Liebe und somit euch gegenwärtig bin. Amen.